Vor kurzem wurde im asiatisch-europäischen Gipfeltreffen eine Erklärung des Vorsitzenden verabschiedet, in der das Wesen der Frage der koreanischen Halbinsel ernst vertreten wurde. In diesem Zusammenhang veranstaltete das Außenministerium der DVJK am 18. Juli ein Treffen der diplomatischen Vertreter der asiatischen Länder in der DVJK, um ihnen die Lage richtig mitzuteilen. Daran nahmen die außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter von Vietnam, Laos, Kambodscha und Malaysia und die Geschäftsträger AI von der Mongolei, Indonesien, Iran, Indien und Pakistan in der DVJK teil. Choi Hyo-chol, Abteilungsleiter für Asien und Ozeanien im Außenministerium der DVJK, veröffentlichte den prinzipiellen Standpunkt zur Erklärung des Vorsitzenden im asiatisch-europäischen Gipfeltreffen. Er sagte Folgendes. Die Erklärung des Vorsitzenden im asiatisch-europäischen Gipfeltreffen vertritt ernst die Realität, wo die Lage der koreanischen Halbinsel und des Nordostasiens durch den Beschluss über Stationierung von THAAD, dem Raketenabwehrsystem in Südkorea, und durch den Einlauf des Atom-U-Boots Ohio in den Hafen Busan sowie durch weiteren ununterbrochenen Einsatz der amerikanischen strategischen Vermögen zum Vorfeld eines Krieges kommt. Das ist eine leichtsinnige Handlung zur Unterstützung der extremen feindseligen Nordkorea-Politik der USA. Einige Länder haben noch die falsche Absicht, dass die Verstärkung der selbstschützenden nuklearen Abschreckungskraft der DVJK zur Ursache der Verschärfung der gespannten Lage der koreanischen Halbinsel wird und das Problem durch Selbstbeherrschung der DVJK zu lösen ist. Für die DVJK, die ihre gesamte Kraft für wirtschaftliche Entwicklung zum Aufbau des starken sozialistischen Staates einsetzt, ist die Erhaltung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel die wichtigste dringende Sache. Aber die USA verleugnen hartnäckig sogar die höchste Würde der DVJK. Ihre extreme feindselige Nordkorea-Politik treibt die DVJK zur mehrstufigen und kontinuierlichen Verstärkung der nuklearen Abschreckungskraft. Die DVJK wird weiterhin regelmäßige physikalische Maßnahmen zum Schutz ihrer Souveränität und Existenzrechte ergreifen. Die asiatischen Länder sollen das Wesen der gegenwärtigen Lage richtig einsehen und auf der Ministerkonferenz des ASEAN-Forums, die in Laos stattfindet, nicht den anderen Gefallen tun und nach ihrer Pfeife tanzen, sondern etwas tun, was zur Gewährleistung des Friedens und der Sicherheit der koreanischen Halbinsel beiträgt. Die diplomatischen Vertreter der asiatischen Länder äußerten ihre tiefe Besorgnis darüber, dass die Lage der koreanischen Halbinsel durch Verstärkung der strategischen Vermögen der USA und deren böse feindliche Nordkorea-Politik unkontrollierbar wird. Sie vertraten die gleiche Meinung, dass nur unparteiischer Standpunkt zur Frage der koreanischen Halbinsel nützlich für die Lösung des Problems ist.